alles verloren, alles vom Porn. Alles neu aufbauen, alles nur Ausstaub, alles vergänglich. Alles was passiert, ja ich kenn's nicht, ich kenn's nicht anders. Doch ich lauf, nein ich renn, ja ich kann das. Ich finde noch die eine unter tausend Frauen, aber welche? Welche kann ich glauben? Ich zeig dir was Gold ist, das was du wolltest. Die Freundschatten zeigt mir dein Körper nichts was ich hatte. Außer nur Würmer, alles nur Ratten, alles verriegelt. Nur in die eine kann ich mich verlieben. Alles nur Schauspiel, bis es aufliegt und du rausfliegst. Es ist kein Geheimnis, dass du gemeint bist und gemeint bist. Du bist es und bleibst es, du weißt es, dass du die Eins bist. Jetzt bist du ciao, jetzt bist du frei, jetzt bist du und ich bin jetzt. Du bist es und bleibst es, du weißt es, dass du die Eins bist. Jetzt bist du ciao, jetzt bist du frei, jetzt bist du und ich bin jetzt. Du bist es und bleibst es, du weißt es, dass du die Eins bist. Jetzt bist du ciao, jetzt bist du frei, jetzt bist du und ich bin jetzt. Du bist es und bleibst es, du weißt es, dass du die Eins bist. Jetzt bist du ciao, jetzt bist du frei, jetzt bist du und ich bin jetzt.